Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Vor 3 Jahren starb David Bowie und jetzt kann er für alle Fans virtuell wieder auferstehen, wenn sie sich die neue App David Bowie Is herunterladen. Es handelt sich da um eine virtuelle Ausstellung, die auf der Show David Bowie Is im Londoner Victorian Albert Museum basiert, die gut besucht war und viel gelobt war. Hunderte handschriftliche Texte, Originalkostüme, Fotos, Filme und Musikvideos sind erlebbar auf diese Weise. Und mein Kollege und Kunstkritiker Carsten Probst hat sich diese App mal genauer angeschaut. Hallo Carsten. Hallo. Ja, wie funktioniert die Bowie-App? Ja, zunächst erstmal vielleicht, um es vorwegzunehmen, man sollte des Englischen halbwegs mächtig sein. Die App gibt es nämlich nicht auf Deutsch. Und man sollte über ein Smartphone verfügen, das Augmented Reality fähig ist. Denn die App versucht eben auch, oder hat zumindest den Anspruch, die Ausstellung räumlich virtuell sozusagen ins heimische Wohnzimmer oder so auf einen Tischoberfläche zu holen. Also hat man so diese Kalibrierung mit der Smartphone-Kamera dann so hinter sich gebracht. Das dauert manchmal ein bisschen. Dann wird einem quasi auf die Tischplatte ein virtuelles Display projiziert, wo man Kapitel für Kapitel so immer neue Zusammenstellungen von Ausstellungsstücken sehen kann. Also Bühnenkostüme, Plattencover, du hast ja einiges schon genannt, handschriftliche Notizen, Fotos, Videos von Auftritten. Bowie's energy in seeking out new ideas and his skill in filtering them to find exactly. So kommt das daher, ne? Auch ordentlich unterlegt mit Musik. Und ja, das ist nämlich der Erzähler. Der britische Schauspieler Gary Oldman, der führt sozusagen wie durch eine Handlung, wo die Karriere von David Bowie nochmal nacherzählt wird. Gary Oldman kennt man vielleicht von Die dunkelste Stunde, dem Churchill-Film, der vor einiger Zeit letzt lief und führt also eben nicht ganz chronologisch durch die verschiedenen Karrierestationen. Man kann dabei dann aber auf verschiedene Objekte, diese Ausstellungsobjekte klicken, zum Beispiel Videos oder auch Kostüme, kann sie sich genauer anschauen, eben gerade auch Handzeichnungen von Bowie und so weiter. Mhm. Man kann auch anhand von Kapitelverzeichnissen hin und her springen. Also insgesamt, die App versucht die Ausstellung sozusagen mit ihrer Multimedialität gut einzufangen und versucht das auch mit dieser Personality, mit dem Charakter David Bowies zu verknüpfen, der eben so als Gesamtkunstwerk dargestellt wird. Und das funktioniert mal mehr, würde ich sagen, und mal weniger. Inwiefern mal weniger? Denn also wenn ich habe es mir selber auch angeschaut und ich muss sagen, also es ist schon, in der Form habe ich das noch nie so gesehen, dass es so aus dem dunklen Raum wirklich die Ausstellungsstücke fast auf einen zukommen, wie so im Planetarium die Planeten. Also es ist schon anschaulich gemacht. Ne? Es ist sehr anschaulich gemacht. Es gibt eben auch Stationen in Bowies Karriere, wo das sehr gut funktioniert, wo er das selber so zusammenbringt. Also zum Beispiel bei seiner ersten Hitsingle Space Oddity, da sieht man dann aufbereitet verschiedene Ausschnitte von Zeitungsberichten, zum Beispiel über die erste bemannte Raumfahrt oder die erste Mondlandung. Man sieht aber auch seine handgeschriebenen Noten für ein Arrangement zu dem Song. Man sieht sein Video, das da produziert wird, also mit seiner Verkleidung und seinem Outfit dazu. Also jedes Element kann man dann eben genauer studieren oder beispielsweise beim Höhepunkt eigentlich fast dieser Selbstinszenierung Ziggy Stardust und die Spiders vom Mars. Auch da ist Bühnenshow, Selbstinszenierung, Kostüme, Darstellungen, auch künstlerische Vorzeichnungen für diese Darstellung, ist alles sehr kohärent und eins, während sich aber nicht jede Karrierestation von Bowie, glaube ich, in derselben Weise einfach so darstellen lässt und viele Sachen bleiben auch eher kürzer. Und die Frage ist ja auch, ob man, wenn man jetzt so ein Notenblatt meinetwegen von seiner ersten Notierung von Bowie eines Songs ja eben nicht in der Hand hat, sondern nur sieht, ob man dann wirklich da so lange verharrt und Das ist für mich der Vorteil der App eigentlich. Und zwar, ich habe die auch schon in London gesehen und ich hab mich immer wieder bei solchen Sachen, dass ich vor so kleinen handgeschriebenen Blättern oder so nicht sehr lange verharre, auch vor Videos eigentlich nicht oder unter so Soundduschen, wo dann Songs abgespielt werden. Das streift man normalerweise, glaube ich, eher kurz. Aber hier in der App hat man gerade den umgekehrten Effekt, dass man sich diese Sachen eigentlich, glaube ich, mal genauer anschauen kann, während aber die größeren Objekte, die besser im Ausstellungsraum wirken, diese bühnenhaften Inszenierungen, auch der Kostüme und so weiter, die kommen trotz Augmented Reality in dieser App natürlich nicht so gut raus. Und das wäre dann quasi auch so eine Art Einschränkung. Ne? Die App ersetzt den Ausstellungsbesuch eigentlich nicht. Also das im Grunde das Fazit. Ne? Ist eine schöne Ergänzung, aber genau, auf dem Weg machen sollte man sich trotzdem, wenn es denn noch geht. Geht ja nun mal leider nicht mehr bei der Bowie-Ausstellung. Die neue Bowie-App, die als virtuelle Ausstellung funktioniert bzw. funktionieren soll. Vielen Dank, Carsten Probst. Der Applaus jetzt auch. Mal ein bisschen genießen. Die App kostet übrigens stolze 8,99 € im Apple Store bzw. im Android Marketplace.